Heute, am 12. August, kann ich unserem Parteigenossen Dr. Goebbels melden, nun ist im Rundfunk der größte Dreck ausgeräumt. Das ging an sich viel einfacher, als es etwa von außen ausgesehen hätte. Denn nun trat ja unter diese Rundfunkzwerge, die niemals eine Idee gekannt hatten, die niemals etwas über ihren individuellen Gesichtskreis hinaus gesehen hatten, nun trat ja unter diese Männer plötzlich etwas anderes, etwas Überpersönliches, ein Prinzip, eine Idee. Nun trat ja hier unter dieses Volk Verdienern und Werkleistern mit einmal ein Gigant, nämlich der Nationalsozialismus, nämlich die Partei selbst, ein Gigant, der nun einfach alles das beiseite schob, was dort an verächtlichem und elenden und eigensüchtigen Prinzipien bisher geherrscht hatte und nun ein neues Prinzip in den Mittelpunkt des Ganzen stellte, ein geistiges Prinzip, den Nationalsozialismus. Und das, was dort als Partei in den Rundfunk hineinkam, das war zugleich ein Etwas, eine Idee und eine Organisation, die immer und überall nicht auf die Schwachen eingeschlagen hatte, sondern auf die Stärksten und die sich niemals gerade vor den größten und obersten Spitzen vorbeigedrückt hatte. Und deshalb, meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, konnten wir im Rundfunk, als die Partei in den Rundfunk kam, aufräumen, nicht indem wir bei den Kleinen und Kleinsten anfingen, sondern indem wir die Größten und Höchsten beim Kragen packten und dahin schickten, wo sie schon früher hingehört hätten. Es ist ein besonderes Glück, wenn ich so sagen darf, dass sich unter den dort in Oranienburg befindlichen Novemberlingen auch der ehemalige Oberhäuptling des, sagen wir einmal, deutschen Rundfunks befindet, Herr Heilmann. Herr Heilmann hat sich ausgerechnet, wie ich feststellen musste auf den Bildern, beim Fotografieren am linken Flügel seiner Gruppe aufgebaut. Und es sieht so aus, als ob die alten Systemgewaltigen des Rundfunks es sich immer noch nicht abgewöhnen können, selbst wenn es die verkehrte Richtung ist, sich nach links zu Herrn Heilmann hin auszurichten. Aber ich glaube doch, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo sogar Herr Heilmann, der übrigens die Hände bei der Gelegenheit ganz gut an der Hosennaht angelegt hatte, wo selbst ein Herr Heilmann es lernen wird, die Augen in guter preußisch-militärischer Zucht einmal auf die andere Seite zu nehmen. Heilmann, uns allen bekannt durch den großen Barmat-Skandal, an dem er führend mitbeteiligt war, vielleicht sogar überhaupt der Hauptverdiener gewesen ist, war zugleich als Fraktionsführer der Sozialdemokratie der eigentliche Herr des Deutschen Rundfunks und saß in den Überwachungsausschüssen, in den Kulturbeiräten und in den Aufsichtsräten in Berlin bei der Deutschen Welle, bei der Funkstunde, an deren Spitze Herr Flesch stand, auch in Leipzig, wo man jetzt die Leipziger Rundfunkdirektoren verhaften musste und gegen sie eine Untersuchung anstrengen musste. Heilmann ist vielleicht das Sinnbild der Novemberkorruption überhaupt. Der korrupteste und verlogenste Typ, den Deutschland jemals auf irgendeinem Parlamentsplatz gesehen hat. Dieser Herr Heilmann, der eigentliche Macher der sogenannten Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, dieser Herr Heilmann war zugleich derjenige, der überall in den Gesellschaften, in den Unternehmungen und so weiter seine Finger im Spiel hatte und seine schmutzigen Gewinne verbuchen konnte und dann in der Öffentlichkeit in zynischer Weise, sodass selbst seine eigenen Genossen protestierten, erklären durfte, er nehme es eben, wo er es bekomme, denn er wäre ja dumm, wenn er es nicht nehme. Das ist die Moral gewesen, die nicht nur die SPD-Geschäfte des Herrn Heilmann bestimmt hat, sondern das ist die Moral gewesen, mit der Herr Heilmann den ganzen deutschen Rundfunk zu einer durch und durch korrupten Novemberblüte entwickelt hat. Heilmann war aber zugleich ein schlechter und ein gefährlicher Freund seiner Freunde. Kein geringerer als Gottfried Zarnow hat ihm in dem Buche über die gefesselte Justiz einmal den Todesengel Barmaths genannt. Denn er ist schließlich, nachdem er an Barmaths Millionen verdient hatte, auch der Todesengel dieses Mannes geworden, der ihn zugrunde richtete und kühl und kalt fallen ließ. Und ich muss heute, nachdem sich einer der unter Heilmann tätigen Rundfunkdirektoren, nämlich der Professor Nöllbeck in Leipzig, erhängt hat, auch wieder in das Konzentrationslager nach Oranienburg, an den eben verhafteten Herrn Heilmann die Frage richten, waren Sie auch hier der Todesengel? Sind Sie auch hier, Herr Heilmann, derjenige gewesen, der mit erbarmungslosen und hundsgemeinen Erpressermethoden einen Mann in den Tod getrieben hat? Ich glaube, dass diese Frage so lange nicht beantwortet werden wird, bis einmal Herr Heilmann vor den höchsten deutschen Gerichten alles das aussagen muss, was er in einer 15-jährigen Korruptionszeit tatsächlich verbrochen hat und tatsächlich auf dem Gewissen hat. Und ich hoffe, dass dieser höchste deutsche Gerichtshof in recht kurzer Zeit über Herrn Heilmann ein schonungsloses und endgültiges Urteil fällen wird. Heute jedenfalls muss man erklären, dass die Zusammenhänge im Einzelnen auch in der Leipziger Affäre noch durchaus ungeklärt sind. Es ist nur sicher, dass ebenso wie in Berlin auch in Leipzig dieser rothaarige sozialdemokratische Edeljude Heilmann seine Hände und seine Finger mit im Spiel gehabt hat. Und es ist nur sicher, dass es nicht alles so in Ordnung ging, wie es in Ordnung hätte gehen müssen. Die strafrechtlichen Untersuchungen dafür schweben und werden uns eines Tages die Ergebnisse vorlegen. Jedenfalls aber darf ich eines erklären. Unter diesen ganzen Schädlingen des Systems, unter diesen nichtigen Gestalten, die da nichts anderes kannten, als die große Beute aus dem Rundfunk herauszuholen, muss ich heute doch wenigstens eine Ausnahme machen, muss ich doch wenigstens eine Erklärung abgeben. Es mag geschehen sein, was geschehen sein wolle. Professor Nöllbeck, der Leipziger Rundfunkintendant, wenn er eine Schuld auf sich geladen hat, diese Schuld mag noch so groß gewesen sein. So bin ich aber heute als Nationalsozialist und als Mann der Überzeugung, auch wenn diese Schuld etwas schwer gewesen sein sollte, sie ist endgültig hiermit gesühnt und abgelöst. Ich glaube, meine Volksgenossen und Volksgenossen, dass wir einem Manne, der in einer solchen Situation selbst den notwendigen Entschluss fasst, als Männer und als Nationalsozialisten nicht die Achtung versagen können, die wir einem anderen versagen müssen, der sich nur als Taugenichts und obendrein als ein Feigling erweist. Im Übrigen hat das alte System im Rundfunk mit dem Abgleiten in das Kriminelle, wie es jetzt geschehen ist, für uns nun und für die Zukunft alles Interesse verloren. Ich glaube nicht, dass man über den alten Rundfunk nun noch zu viel Worte machen sollte. Gewiss, man wird das gegenüberstellen müssen, was war, und wird das zeigen müssen, was heute ist. Und wir werden, ohne uns irgendwie dabei zu rühmen, feststellen können, dass die nationalsozialistische Bewegung im Rundfunk rücksichtsloser und radikaler aufgeräumt hat als auf irgendeinem anderen Gebiet des öffentlichen Lebens. Wir wollen aber eben deshalb auch feststellen, dass wir nun unsere Blicke dem Neuen zuwenden müssen, dass wir nun auf die Vergangenheit keinen Wert mehr legen, weil sie vergangen war und weil sie nicht so ist, dass man ihrer etwa in Anstand und Ehrfurcht gedenken könnte. Heute muss für uns die Parole gelten, was im Rundfunk noch nicht in Ordnung ist, das muss noch in diesem Monat in Ordnung kommen. Am 1. September muss im ganzen deutschen Rundfunk wieder Ruhe einkehren und wirklich große politische und geistige Arbeit geleistet werden können. Der Rundfunk wird aus seiner privatkapitalistischen Gestaltung in eine öffentlich-rechtliche Form übergeführt werden. Das System der Pfründen, der Überbezahlungen, der Ministergehälter wird endgültig einem geregelten System von Gehaltszahlungen Platz machen. Ich glaube, dass die Arbeit des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda noch im September so weit gedeihen wird, dass wir allen Rundfunkangestellten einen Reichstarif beimessen können, einen Tarif, der eine angemessene Bezahlung der Rundfunktätigen entsprechend den Reichstarifen für Beamte etwa vorsieht. Weiterhin wird damit, nachdem wir erst einmal organisatorisch ein Fundament gelegt haben und nachdem wir darüber hinaus den Geruch, den Gestank der Korruption von diesem Instrument der Öffentlichkeit fortgenommen haben, im Rundfunk nun das Einzug halten müssen, was ich einmal als den wahren und echten Nationalsozialismus im Rundfunk bezeichnen möchte. Denn meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, für uns ist der Rundfunk kein Instrument, um politische Reden zu halten oder um von morgens 6 Uhr bis abends 12 Uhr Militärmärsche über ihn zu senden, sondern für uns ist der Rundfunk die Synthese alles dessen, was das ganze deutsche Leben umfasst. Für uns ist, kurz gesagt, der Rundfunk das Heiligtum unseres Volkes und er soll das braune Haus deutschen Geistes werden.